Ein europäischer Bundesstaat. Der letzte Präsident der Deutschen Bundesbank vor Einführung des Euro, Hans Tietmeyer, formulierte im Jahre 2005 zurückhaltend: Bei der Verabschiedung des Maastricht-Vertrages gab es vor allem in der deutschen Politik vielfach die Hoffnung, dass die Währungsunion sich schon bald als Katalysator für die Weiterentwicklung der politischen Integration und die Schaffung handlungsfähigerer politischer Strukturen in der Währungsunion erweisen würde. Bisher ist von einer solchen katalytischen Wirkung wenig zu spüren. Der ehemalige amerikanische Notenbankpräsident Paul Volcker sagte es 2011 deutlicher: What is now perfectly clear is that that work is incomplete. The European Central Bank has not been matched by an equally strong central political authority. There is no European government with sizable fiscal resources and authority to enforce needed budgetary discipline within its member states. Allerdings sah sich auch der Zeitzeuge und zentrale Akteur Hans Tietmeyer nicht in der Lage, im letzten Kapitel seines Buches »Herausforderung Euro«, das sich der politischen Integration Europas widmet, konkret zu beschreiben, wie sich denn Europa politisch weiterentwickeln sollte. Er forderte den Abbau von Mischkompetenzen und kritisierte: Eine durch zu viele Bindungen eingeschränkte Gulliver-Situation kann kein angemessener Rahmen für eine zukunftsweisende Politikgestaltung auf der europäischen Ebene sein. Tietmeyers Buch erschien vor der Weltfinanzkrise und der Eurokrise. Aber wir gehen immer weiter in die von Tietmeyer kritisierte falsche Richtung. Nach dem EU-Gipfel vom 9. Dezember 2012, der die Entscheidung für einen zwischenstaatlichen Vertrag brachte, äußerte Günther Nonnenmacher die Hoffnung, dieser habe gute Chancen, als eine Wasserscheide in die Geschichte der europäischen Integration einzugehen. Denn in Brüssel sind zwei Ströme auseinandergetreten, die in den 50er Jahren, als die Gemeinschaft 6 Staaten umfasste, im selben Flussbett verliefen. Der Wille nach 2 verheerenden Kriegen im 20. Jahrhundert, in Europa auf Frieden, Wohlstand und Stabilität hinzuarbeiten und die Vision einer immer engeren Union der Völker, für die Walter Hallstein, der erste Präsident der EWG-Kommission, die Zustandsbeschreibung vom unvollendeten Bundesstaat gefunden hatte. Angela Merkel hat seit dem Herbst 2011 in unscharfen Formulierungen begonnen, von der Notwendigkeit einer politischen Union zu reden und damit implizit den Geburtsfehler des Maastricht-Vertrages zugegeben. Der Inhalt solch einer politischen Union bleibt bei ihr aber bisher unbestimmt, denn es müsste sich ja um mehr und anderes als die Fiskalvorgaben des neuen zwischenstaatlichen Vertrages handeln. Auch wäre der Streit mit Frankreich programmiert, wollte Deutschland versuchen, die EU-Kommission zu einer europäischen Regierung fortzuentwickeln. Der Historiker Heinrich August Winkler meint zwar, die Schwierigkeiten einer gemeinsamen Währung würden die Chancen einer politischen Union vergrößern und er sieht Europa an der Krisenkreuzung, aber auch er bleibt zum Inhalt und den Konstruktionsdetails einer solchen Union völlig unscharf. Im Übrigen verstehen die Franzosen, so der französische Sozialist Hubert Védrine, unter Föderalismus etwas ganz anderes als die Deutschen, nämlich, dass die Schulden vergemeinschaftet werden und Deutschland mehr zahlen muss. Die Frage, was in Europa sein soll, ist nahezu ein ewiger Bestandteil europäischen Denkens und europäischer Unsicherheiten. Während der Euro ursprünglich dazu gedacht war, die politische Union zu erzwingen, die man auf direktem Weg nicht meinte durchsetzen zu können, soll nunmehr die politische Union kommen, um den Euro zu retten. Dabei ist die größte Chance Europas für eine politische Union bereits ein halbes Jahrhundert her und sie wird nicht wiederkehren. Das Europa der Sechs, das sich 1957 mit den römischen Verträgen zur EWG zusammengeschlossen hatte, umfasste in seinen Außengrenzen nahezu exakt das Frankenreich zur Zeit Karls des Großen. Es fehlten lediglich Österreich und die Schweiz. Dafür war Süditalien mit dabei. Die gemeinsame Geschichte, die überschaubare Zahl der Beteiligten und die Dominanz Frankreichs und Westdeutschlands in diesem Verbund hätten die relativ besten Voraussetzungen für einen gemeinsamen Bundesstaat ergeben, die man sich in Europa nur vorstellen kann. Die Weiterentwicklung dahin scheiterte vor allem am Widerstand Frankreichs. Charles de Gaulle setzte damals dem Leitbild des europäischen Bundesstaates sein Bild vom Europa der Vaterländer entgegen. Damit blieb Frankreich einer Linie treu, die sich bereits abgezeichnet hatte, als die französische Nationalversammlung 1954 die Ratifizierung des Vertrages über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG, abgelehnt hatte. Die Befürworter einer politischen Union trauern heute noch dieser Kernunion nach, denn natürlich ist Roland Tichys Beobachtung richtig, dass Deutschland immer zu klein war und künftig zu alt sein wird, um wirklich eine bestimmende und gleichzeitig in sich ruhende Kraft zu sein. Mit der ersten Erweiterung der EWG, Großbritannien, Irland, Dänemark, im Jahre 1973, war die Chance zu einer Vertiefung Richtung politische Union endgültig vorbei. Denn nun waren Länder mit dabei, die niemals eine gemeinsame Staatlichkeit verbunden hatte. Mit jeder folgenden Erweiterung entfernte sich die EWG, später EG, später EU, weiter von den Möglichkeiten einer politischen Kernunion. Auch die immer wieder aufflammende Rede vom Europa der zwei Geschwindigkeiten änderte daran nichts. Hans Wilgeroth warnt: Europäer neigen heute dazu, die negativen Seiten Europas und seiner Geschichte zu vergessen. Europa wird dann als erwünschtes Ziel einer neuen Staatlichkeit empfohlen. Klüger ist es, über Inhalt, Gefahren und Sinn einer neuen Staatlichkeit sorgfältig nachzudenken und dabei bewährte nationale und regionale Traditionen nicht über Bord zu werfen.